Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen und starten in eine neue Live Talk Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute wieder eine freie Themennacht. Und das heißt ja, ihr könnt euch hier bei uns melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist 37 Jahre alt und heißt Thomas. Hallo Thomas. Hallo Domian, hallo. Hallo Thomas. Um was geht's bei dir? Ja, also es ist ziemlich krass, was ich jetzt sagen möchte, aber es ist einfach die Wahrheit. Und zwar der Prozess von meiner Mutter findet heute wieder statt. Also es ist ein fortführender Prozess, der jetzt in Freiburg stattfindet. Und zwar, meine Mutter wurde letzten Jahres, einen Tag vor ihrem Geburtstag, am 10. April 2014 umgebracht. Und die Angeklagten, wo jetzt auf der Bank hocken in Freiburg, die kenne ich teilweise persönlich. Und man ist einen Tag, wie gesagt, man hat meine Mutter besucht am 10. April, hat dann quasi sie umgebracht, man hat sie erschlagen mit der bloßen Hand, so wie das aussieht. Darf ich kurz unterbrechen und fragen, wie viele Leute sind das? Zwei Leute, eine Frau und ein Mann. Und deine Mutter kannte diese Leute auch? Ja. Wie gut kannte deine Mutter die Leute? Also sehr gut. In welchem Verhältnis standen die zueinander? Also die Angeklagte freundschaftlich, die kenne ich auch. Ja. Und ihn kenne ich nicht. Ich kenne ihn nur vom Hörensagen, wo meine Mutter einmal gesagt hat, der ist eigentlich ganz nett, aber ganz ruhig einfach. Ja. Also die Frau sogar eine Freundin der Mutter? Würde ich sagen, ja, ja, sehr. Wie alt ist die Frau und wie alt ist der Mann? Sie ist 57, er ist, wie alt ist er? 45 oder so. Ja. So, diese beiden haben deine Mutter besucht und sie haben deine Mutter erschlagen. Warum haben die das gemacht? Wegen Geld, ja. Hatte deine Mutter denn eine große Summe zu Hause? Also meine Mutter hat einen Patenonkel gehabt in Frankreich, den hat sie immer besucht, weil der keine Frau mehr gehabt hat. Die ist gestorben, hat sich um den gekümmert. Sie haben keine eigenen Kinder gehabt. Meine Mutter war wie eine Tochter für ihn. Mhm. Und sie war auch also bevollmächtigt über alle Konten. Sie ist mit ihm als Einkaufen gegangen. Sie ist mit ihm an die Bank gegangen und dann hat sie immer Geld abgehoben und er hat ungefähr jede Menge Geld daheim gehabt und er hat ihr das nach und nach gegeben und wie viel Geld hatte deine Mutter denn zu Hause? Also laut, wir haben davon nichts gewusst, meine Schwester und ich. Erst nachdem sie tot war, hat mein Vater gesagt, okay, es gibt da einen größeren Betrag Geld noch und müssen das der Polizei sagen. Also er hat ja versprochen, dass er uns das eben halt nicht sagt. Na sag's mir doch mal, wie viel Geld war denn im Haus? Zwischen 50 und 70.000 Euro. Boah. Aber dieses ganze Geld ist nicht gestohlen worden, oder doch? Es ist nicht mehr da, nee. Ah, das heißt also, die Täter haben dieses Geld mitgenommen. Ja. Wir wollen den Fall ja richtig verstehen. Woher wussten diese Täter, dass deine Mutter so viel Geld im Hause hatte? Also meine Mutter hat da immer mal was gesagt. Ja, sie fährt jetzt nach Frankreich und sie hat ihm wieder Geld gegeben, aber sie hat halt dann irgendwie das, also es haben mehrere Leute gewusst, ja. Mhm. Diese Freundin, in Anführungszeichen, hat das gewusst, genau, dass da ein beträchtlicher Betrag zumindest im Haus ist. Genau, ja. Wo war dein Vater zum Hergang, zur Zeit der Tat? Meine Eltern sind geschieden gewesen und mein Vater hat, also die sind seit 15 Jahren geschieden ungefähr. Mein Vater wohnt jetzt nicht weit weg von meiner Mutter und der ist ab und zu mal vorbeigekommen. Das heißt, deine Mutter wohnte alleine da in dem... Wohnte alleine, ja. Wie genau haben die Täter deine Mutter erschlagen? Mit der bloßen Hand. War deine Mutter sofort tot? Also sie wurde erschlagen und dann hat man sie, also im Bad, das ist so ein kleines Bad, muss vorstellen, man läuft die erste Treppe hoch und rechts ab ist dieses Bad und es ist ganz klein und da hat man sie auch tot gefunden. Das heißt also, man hat sie dort erschlagen, dann hat man sie angezogen in die Badewanne gelegt und durch den Sturz oder hat sie sich halt im Todeskampf, das sagt jetzt erst noch die Gerichtsmedizin, die kommen jetzt die Tage einfach, lag sie halt in der Badewanne und ist dann im eigenen Blut erstickt, ja. Also mit dem Duschvorhang hat sie sich festgehalten im Todeskampf oder keine Ahnung, das erfahren wir noch. Und daran ist sie im eigenen Blut erstickt. Das ist ja eine ganz. Also meine Mutter war klein und zierlich und hatte halt einen Kopf, der war so groß wie ein, sag ich mal, ein. Oh, ja, ich würde sagen. Naja, eine zierliche Person war sie. Eine zierliche Person, der Kopf war so groß wie ein Kürbis. Das ist ja eine furchtbare Geschichte, wo ich zunächst mal mein Beileid aussprechen möchte. Dankeschön. Ist ja ungeheuerlich. Wie lange hat deine Mutter im Haus, in der Wohnung gelegen, bis jemand sie gefunden hat? Das ist, es war so, also, um's zu erklären, also, das geht also, jetzt natürlich sehr nahe, das ist mir schon klar. Oder frag dich anders, wer hat sie denn gefunden? Es war halt so. Du kannst nicht sprechen. Kleinen Moment, warte kurz. Ja. Also, meine Mutter hat am Morgen wollen wir weitersprechen, geht es? Kleinen Moment. Ja, schon völlig in Ordnung. Also meine Mutter? Ja. Meine Mutter wäre ja am 11. April, wo sie Geburtstag gehabt hätte. Wäre sie nach Frankreich gefahren. So war es geplant. So war es geplant. So war es geplant. Und am 10. April hat meine Mutter am Morgen, sie schafft in einer ansässigen Firma, in einer Versandabteilung, hat sie gesagt, okay, jetzt ist gerade nicht, was sie hat 20 Jahre da gearbeitet, ist gerade nicht so viel Arbeit, ob sie frei machen kann. Und da haben sie gesagt, naja, klar, und dann war sie halt am 10. April daheim. Ja, ja. Und dann hat dieser Angeklagte, wo da war, hat sie am Morgen besucht und hat ihr Blumen mitgebracht. Also ganz perfide. Und da hat der hat ihr Blumen mitgebracht. Und diese, da wo meine Mutter gewohnt hat, da über dem Friseursalon, ist halt eben halt, hat sie das gesehen, die Marlies hat das gesehen, also das ist die Besitzerin von diesem Laden. Ja. Hat gesehen, dass jemand bei meiner Mutter an der Tür klingelt. Ist denn da schon die Freundin auch schon dabei gewesen? Nee. Noch nicht. Hat sie nur gesehen, okay, gegen 12 ist jemand da und bringt meiner Mutter Blumen. Und dann hat die Marlies gemeint, okay, Mensch, ich habe den Geburtstag dieses Jahr schon wieder vergessen. Und ist hingelaufen und hat gesagt, Mensch, ich habe deinen Geburtstag schon wieder vergessen. Und da hat dann meine Mutter gesagt, nee, Marlies, das hast du nicht vergessen. Ich habe erst morgen Geburtstag. Und der Mann, wo die Blumen gebracht hat, also dieser Angeklagte, ja, hat die Blumen so hingehoben vors Gesicht, dass man nicht sehen konnte, wer die Blumen bringt. Und der war auch noch in der Wohnung, als die Friseurin zu deiner Mutter gegangen ist? Das weiß niemand mehr, ob er mit hochgegangen ist oder nicht. Weiß man denn, wann die Frau denn dazugekommen ist? Ja, das kommt jetzt noch. Pass auf. Und dann hat meine Freundin am Mittag versucht, bei meiner Mutter anzurufen. Also ich wohne ja in Stuttgart. Und dann hat sie gesagt, also jetzt zurückgerufen dann meine Mutter, hat dann zurückgerufen. Und dann haben sie lange gesprochen, bis kurz vor 5. Und dann hat meine Freundin gesagt, Mensch, du hast jetzt noch deine Pflicht zu erfüllen. Und meine Mutter hat immer, und da hätte wirklich die Welt untergehen können, immer um 5 in Frankreich angerufen bei diesem Patenonkel. Hat sie das an dem Tag auch noch gemacht? Das kann man nicht mehr rekonstruieren. Das sagt dieser Fritz Bock nicht mehr aus. Aber der Patenonkel muss es doch wissen. Wahrscheinlich nicht. Das wissen wir nicht mehr. Aber man kann den Patenonkel doch fragen. Ja, aber der weiß es nicht mehr. Der ist 93 Jahre alt. Ach so, verstehe. Thomas. Und dann. Und jetzt kommt der Hammer. Und deshalb können die das nur gewesen sein. Und jetzt pass auf. Dann hat diese Arbeitskollegin, die meine Mutter am Morgen angerufen hat, hat zurückgerufen. Mhm. Und hat gesagt, Mensch, ja, schön, dass du nochmal anrufst. Und dann hat meine Mutter gesagt, willst du nochmal mit der Angeklagten sprechen? Die ist auch noch da. Das sind auch Arbeitskolleginnen früher gewesen. Mhm. Wobei deine Mutter nicht das Wort angeklagt gesagt hat. Nee, weil ich sage das einfach genau. Nur. Ja, ja, okay. Du musst ja auch ein bisschen seriös bei der Sache sein. Ja, man kann ja nicht sagen, das ist die Frau, Frau Müller oder so. Wenn es keine Missverständnisse gibt, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Mhm. Und dann haben die zwei noch miteinander gesprochen. Mhm. Und das Telefonat ist um 18.56 Uhr vorbei. Thomas. Und ich habe, also die haben noch miteinander telefoniert und um 18.56 Uhr war das Telefonat vorbei. Wer und um 19 Uhr, hä? Ja, bitte. Mhm. Und um 19.14 Uhr, meine Mutter hat zu meiner Freundin noch gesagt, wo die telefoniert haben, ich soll doch bitte am Abend anrufen, das hat sie nie gesagt. Mhm. Und um 19.14 Uhr rufe ich an und da geht niemand mehr ans Telefon. Ja, da war das Verbrechen schon geschehen. Und um 20.15 Uhr brennt es oben. Es brennt oben? Ja, die haben die Wohnung in Brand gesetzt. Ach du lieber Gott, das wird ja die Täter haben die Wohnung in Brand gesetzt. Das heißt, da waren dann Leute alarmiert, die Feuerwehr, und die haben auch dann deine Mutter gefunden. Die Feuerwehr ist dann gekommen. Und um 20.15 Uhr haben die angerufen, um 20.20 Uhr waren die da. Mein Gott. Und da meine Mutter immer weggegangen ist, war die Tür von außen abgeschlossen. Aber der Schlüssel hat immer gesteckt. Da hat die Malis gewohnt und meine Mutter. Mhm. Und wenn meine Mutter in der Wohnung war, hat sie die Tür immer mit einem Haken zugemacht. Das heißt, die Täter wollten ein Feuer vortäuschen und waren in der Hoffnung, dass deine Mutter verbrennt und die Spuren dann auch verbrannt sind. Genau, wenn es in der Wohnung brennt, dann sind alle Spuren sind verwischt. Wie? Und die Malis hat gemeint, da der Schlüssel nicht mehr in der Tür von außen gesteckt, meine Mutter wäre gar nicht da. Verstehe. Und dabei war meine Mutter oben tot in der Badewanne. Thomas, wie lange hat es dann gedauert, bis man die Täter gefunden hat? Also die Polizei ist erst davon ausgegangen, ja, dass es in der Küche gebrannt. Mhm. Lass es uns mal nicht so ausführlich machen, sonst schaffen wir den ganzen Fall gar nicht. Ja. Zunächst mal die Frage, wie lange hat's gedauert? Ein Tag, eine Woche, bis sie die gefunden haben, die Täter? Also ihn haben sie 9 Tage lang gesucht, er hat sich dann gestellt bei der Polizei. Mhm. Und sie haben sie dann am Montag oder so gleich dann festgenommen. Und auf die Spur dieser Täter ist die Polizei gekommen durch die Friseurin? Oder nee, doch das Telefonat. Ich habe am Freitag bin ich zu meinem Vater gegangen. Ich habe bei einem Kumpel dann geschlafen. Mhm. Bin ich zu meinem Vater gegangen, habe mit der gesprochen. Dann habe ich mit der, hat er gesagt, ja, du, sagt es doch der Lydia, dieser Arbeitskollegen, mit der sie telefoniert hat noch, ja, und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, Moment, meine Mutter war noch quietschfidel, ich habe mich noch mit der Angeklagten gesprochen. Ah, okay, verstehe. Somit kam man dann auf diese Spur. Was sagen die Angeklagten heute? Nichts. Nichts. Nichts. Sagen sie nichts oder sagen sie, wir waren es nicht? Gar nichts. Sie sagen gar nichts. Hm. So, nee. Und es ist morgen wieder ein Prozesstag, sagst du. Morgen ist wieder ein Prozesstag, ja. Wirst du dabei sein? Ich schaue mir das an, ja. Ja. Wie ist das für dich? Da wird ein Kapitalverbrechen und deine Mutter ist dadurch gestorben, bestialisch umgebracht, schlimm umgebracht. Wie ist das für dich, da zu sitzen und den Angeklagten ins Gesicht zu schauen? Ja, es ist halt nicht schön, ne? Du gehst ja davon aus, dass diese Personen das waren. Klar, logisch. Mhm. Schau, Domian, die Sache ist einfach so. In der Kassette, wo weggekommen sind, waren überwiegend 20-Euro-Scheine drin. Mhm. Die Leute sind mittellos, die haben gar nichts, die haben nichts. Und zwei Tage später gehen sie auf die Bank, tun die Rechnung in 20-Euro-Scheinen überweisen, gehen dann gleich im Anschluss, sage ich mal, in einen Telekommunikationsshop und kaufen sich für 20-Euro-Scheine einen Laptop für 800 Euro und das sind 20-Euro-Scheine. Wenn du diese Leute siehst, bist du dann leer? Empfindest du Hass? Was ist das? Also, ich verstehe nicht und ich meine, die Meinungen sind da verschieden. Ich sag's mal einfach so, umbringen darf man sie nicht. Das darf man nicht. Das ist nicht rechtens, ja. Mhm. Und wenn man nach Amerika schaut und man sagt dann, okay, die Pharmaindustrie liefert keine Medikamente mehr für die Giftspritze und dann tun sich Menschenrechtler aufregen und sagen, es ist aber so unwürdig, dass er jetzt 40 Minuten auf der Liege bringt und kämpft um sein Leben und stirbt, aber das ist nicht menschenwürdig, aber Leute, die er umgebracht hat, das war auch nicht menschenwürdig. Mhm. Ja. Und ich sag einfach, und da bin ich ganz ehrlich, ja, wenn man sie nicht umbringen kann, dann sollte man wenigstens einen Hund mehr rauslassen in einem Labor von einem Pharma Unternehmen und sollte die quälen einfach. Die haben jegliches Recht auf Leben verloren. Das ist meine Meinung. Ja, und das kann man. Denn jeder, der sagt, okay, das ist ja total schlimm, da sollte man einen Tag mit getauschen. Thomas, aus deiner Perspektive, du bist der Sohn einer ermordeten Frau, ist das völlig verständlich, dass du das sagst. Und da müssen wir jetzt auch nicht objektiv drüber diskutieren. Wir lassen das mal als sehr subjektive Äußerung so stehen. Das ist meine Meinung. Ja. Weißt du? Aber da kann ich nicht für irgendwelche Leute reden, die... Ja, ich verstehe das. Thomas, du weißt... dass wir leider einen gewissen Zeitrahmen in dieser Sendung haben. Ja. Ich werde dir und deiner Geschichte innerhalb dieses Zeitrahmens überhaupt nicht gerecht, was mir sehr leid tut. Ich möchte dir von dieser Seite noch einmal mein tiefes Mitgefühl aussprechen, weil das ist so ungeheuerlich, was du erzählt hast und das tut mir wirklich so leid für dich und deine Familie. Und möchte dir jetzt ein ausgiebiges Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Jürgen, anbieten. Wenn du wirklich wissen willst, was passiert, dann kannst du das immer nachlesen in der Badischen Zeitung. Ja, und im Internet. Im regionalen Teil Emding. Ja, das wird man, im Internet wird man das auch sehen. Dürfen wir dich nochmal zurückrufen jetzt? Ja. Das machen wir sehr gerne. Lieber Thomas, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns diese so schreckliche Geschichte erzählt hast aus deinem Leben. Und du wirst jetzt von Jürgen, meinem Psychologen, zurückgerufen und ihr könnt in Ruhe sprechen, okay? Ja, danke schön. Dann legst du jetzt bitte auf und wartest, bis es gleich wieder klingelt. Alles Gute, Maria. Und viel Kraft von Herzen. Danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Gina und Gina ist... 18 Jahre alt. Guten Morgen, Gina. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gina. Gina, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ja, ich stehe auf BDSM und wir leben im Jahr 2015 und das ist hier trotzdem total No-Go und Tabuthema und das kann ich nicht verstehen. Ja. Du stehst auf BDSM, sagst du? BDSM, ja. Ja. Erklär mal, was es genau in deinem Fall bedeutet. Auf was stehst du da? Ja, in meinem Fall ist es nicht das extreme BDSM. Es sind also vielleicht mal Schläge auf den Arsch, ins Gesicht. Hartes, extrem hartes Ficken, langes Ficken. Wir können das auch ein bisschen anders ausdrücken. Langer, tut mir leid. Geschlechtsverkehr, heftiger Geschlechtsverkehr. Heftiger Geschlechtsverkehr und... Weißt du, ich bin im Moment ein bisschen empfindlich, weil das Gespräch von gerade noch nachwirkt, was so traurig und so schlimm war. Deswegen reagiere ich jetzt ein bisschen, sonst würde ich das wahrscheinlich auch so gehen kann lassen. Kann ich verstehen. Ist okay. Mhm. Ja, und ja, die komplette Macht abgeben. In der, einfach dann, alles fallen lassen. In der devoten Rolle bist du dann. Genau, in der devoten. Du bist noch recht jung, mit 18 Jahren. Viele entdecken das erst, wenn sie älter sind. Wann hast du es denn für dich entdeckt? Ich habe es mit 15 Jahren, glaube ich, entdeckt, ja. Mit 15. Mit 15 Jahren schon. Wie entdeckt man ja so etwas, so eine doch eher außergewöhnlichere sexuelle Orientierung? Wie entdeckt man das mit 15 schon? Ja, man entdeckt das mit 15, also mit meinem allerersten Freund, mit dem hatte ich recht viel Geschlechtsverkehr. Mhm. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich noch nie gekommen bin. Mhm. Ich war nicht glücklich. Mhm. War der so alt wie du damals? Nein, der war älter. Aha. Mhm. Ja, und dann ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Mhm. Und ja, ich kannte keinen Grund dafür und dann, ja. Aber da wusstest du ja noch nicht, wie du gestrickt bist. Du hast nur gemerkt, das bringt mir so nichts mit dem. Wann hat es dann Klick gemacht, wo du merktest, wow, das ist es? Es hat Klick gemacht, nachdem ich meinen dritten Freund hatte. Mhm. Ja, wir sind zusammengekommen und er hatte genau die gleichen Fantasien wie ich. Ah. Hatte er schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein, hatte er nicht. Das habt ihr beiden zusammen für euch entdeckt? Ja. Und zufälligerweise hatte er Spaß an der dominanten Rolle? Ja. Mhm. Ja, und das hat dann sofort gepasst. Da war dir klar, das ist meine Sexualität, ich brauche das härter und ich bin gerne in der untergeordneten Rolle und gebe gerne alles ab. Genau. Mhm. Jetzt hast du gerade anfangs gesagt, das ist so tabuisiert noch immer. Woran machst du das fest? Ja. Das fällt mir ganz groß auf, wenn ich mit meiner Clique, mit meinen Freunden, mit Bekannten oder sogar auch bestimmte Teile von der Familie, wenn ich mit jemandem rede über dieses Thema, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe ein Video gesehen, da wurde die Frau mal härter angefasst, mhm, jetzt mal so ausgedrückt, mhm, und dann wird immer gesagt, oh, das ist doch nicht normal, das ist krank. Mhm. Nee, und da werden die bescheuertsten Sachen gesagt. Ich meine, das ist doch normal. Es gehört sicher auch zur Normalität dazu. Es ist nicht die Norm, die Norm ist es nicht, aber es gehört zur Normalität dazu. Das sehe ich genauso wie du. Ja. Also ich finde, Gina, das kann ich dir jetzt als der etwas Ältere, oder etwas ist gut, als der Ältere sagen, dass so in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren hat sich ja schon sehr viel entwickelt. Was meinst du, wie tabuisiert das früher war? Ja, das weiß wirklich ich, wie das früher war. Absolut, da hat kein Mensch drüber gesprochen. Und auch wir hier in dieser Sendung haben so oft schon über SM-Sex in allen Varianten gesprochen, sodass ich so für mein subjektives Empfinden das Gefühl habe, ach, das ist doch schon ziemlich anerkannt. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, was du gerade erzählst, wenn du in der Familie oder im Freundinnenkreis das erzählst und die sind nicht so gestrickt wie du, dann reagieren die wahrscheinlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da sind die geschockt, da sagen die, das ist krank, das ist pervers. Das ist vielleicht nicht menschenwürdig oder was man da alles so sagen kann. Ja. Andererseits, ja, also ich verstehe das nicht. Ein Mensch sucht sich das, kann sich das dann nicht aussuchen. Mhm. Wenn man so gestrickt ist, ist man so gestrickt. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, sind Menschen Nekrophile oder Menschen, die mit Tieren was haben. Das ist doch meiner Meinung nach nicht normal. Aber wenn ein Mensch mit einem lebendigen Menschen halt das auslebt, Ja, gebe ich dir völlig recht. Und das Kriterium dabei ist ja, dass beide das auf der Basis der Freiwilligkeit machen. Ja. Ne? Du hast da Spaß dran und dein Partner hat da eben auch Spaß dran. Und wenn du Spaß daran hast, dass man dir den Arsch versohlt, dass du nur noch jammerst und schreist und dir das aber Spaß macht, dann ist es eben deine Sexualität und darüber soll man nicht urteilen. Ja. Ja, finde ich auch. Aber du hast doch bestimmt auch schon mitbekommen, dass es dass so sehr selten kommt es ja nun nicht vor. Es gibt ja eine große Szene in Deutschland oder weltweit, die so gestrickt sind. Hast du schon mal versucht, so Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, übers Netz zum Beispiel? Ja, da gibt's so ein paar Seiten. Also ja, es gibt auch Foren und Chaträume in Massen. Ja, ich kenne eine Seite und hab mich dort angemeldet, hab mir das angeguckt. Aber ich hab mir das wirklich nur auch angeguckt. Ja. Ich würde mich niemals mit einem treffen, ja, ob Frau oder Mann. Ja, aber Pärchen. Aber dann hast du ja das Problem, wie findest du bist du im Moment in einer Beziehung oder hast du einen sexuellen Partner? Nein, ich habe keine Beziehung und keinen sexuellen Partner. Da ist ja die Frage, wie findest du den? Wie findest du jemanden, der genauso gestrickt ist wie du? Ja, also ich muss auf meinen nächsten Partner warten. Ja gut, aber der schneit ja nicht so ins Haus, der genauso gestrickt ist wie du. Da muss man ja schon so ein bisschen gezielter suchen. Ja, aber so selten ist es bei heutzutage auch nicht bei den Männern, ne, dass die sowas mögen. Nur halt, das muss auch noch vom Rest her passen, vom Charakter und... Es muss alles passen, natürlich. Deswegen, ich weiß nicht, ob du wohnst du in einer größeren Stadt oder gar in einer Großstadt? 150.000 Einwohner. Na gut, das ist nicht so viel. Aber in den großen Metropolen gibt es natürlich entsprechende Clubs auch und Bars, wo man hingehen kann, wo man Gleichgesinnte trifft. Ja, oder man, das gibt's hier nicht. Nee, das glaube ich in so einem Ort nicht. Aber und die entsprechenden Chatforen sind natürlich unter Umständen auch ganz interessant. Zumindest kriegt man da Anregungen, wo man vielleicht ähnlich gesinnte Leute treffen kann. Ja, schon, natürlich, das gibt's alles, aber... Ich bin da nicht so der Typ. Nee, ist auch okay. Ich will es ja auch nicht. Wenn das. Was hast du gesagt? Ich bin nicht so der Typ und dann? Was hast du weiter gesagt? Ich habe keinen Sex mit. Also keine One-Night-Stands. Ah, ja. Oder allgemein keinen Sex, wenn ich keinen Partner habe. Ah ja, also das heißt, da muss ein Partner kommen. Den musst du auch lieben. Also da muss Liebe im Spiel sein. Ja. Und der muss dann auch noch entsprechend sexuell gestrickt sein, so nach deinem Geschmack. Ist schwierig, ist schwierig, aber man findet das natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt in dieser Lebensphase, in der du bist, noch in der Ausprobier- und Suchphase bist. Es kann sein, dass du mit 28 oder 38 noch ganz andere Dinge schön findest. Gibt es eine Sehnsucht, eine heimliche Sehnsucht, wo du sagst, das würde mich interessieren, das mal zu machen? Also probiert habe ich vieles, auch vieles, was ich nicht schön fand. Sag mal ein Beispiel, was du nicht schön fandest. NS. Mhm. Also Natursekt, also mit Urin was zu machen. Ja. Ja. Das ist nicht dein Ding? Nee. Mhm. Gar nicht. Was ist noch nicht dein Ding? Noch nicht mein Ding. Ah, nee, also weiter. Also, was ist noch eine Sache, wo du sagst, nee, das gefällt mir nicht? Okay, was mir nicht gefällt. Also eigentlich hat mir alles gefallen. Außer beim Analverkehr, ich mag das nicht, wenn man da so wie so ein... Also da muss das doch vorsichtig sein, weil also, okay, nicht das zu sind hart. Schmerzen, die nicht angenehm sind. Ich verstehe. Gut, und jetzt nochmal in Richtung Fantasie, Träume. Was würdest du gerne erleben? Also da habe ich so kleinere Fantasien, zum Beispiel ein paar Rollenspiele oder... Und in welche Rolle würdest du da gerne schlüpfen? Ja, zu Hause mit einem Negligé und dann kommt da... Ist natürlich meine Spülmaschine kaputt gegangen und dann kommt da der Fachmann und repariert mir die, ja. Und ich verstehe. Und dann widmet der Fachmann sich eher dir als der Spülmaschine. Ja, genau. Verstehe. Und was noch? Ja. Und was ich habe noch eine Fantasie, die ist auch eine kleine Fantasie. Zum Beispiel, ich gehe mit meinem Freund aus. Mhm. Wir gehen schön essen, vielleicht in eine Bar. Mhm. Und währenddessen habe ich die ganze Zeit einen Vibrator in mir. Mhm. Und die Fernbedienung hat er. Ja, also. Super, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, Gina, ja, ich wünsche dir von Herzen, dass diese Fantasien alle bald in Erfüllung gehen. Danke. Und ich werte so deinen Anruf auch so als kleine als kleine Aktion, diese Art der Sexualität noch ein bisschen populärer zu machen und dass sie akzeptierter wird, okay? Ja. So kann man es machen. Liebe Gina, dann wünsche ich dir wirklich, also, dass du das vor allen Dingen einen Freund findest und eine Liebe findest, mit der du das alles machen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Alles Gute. Danke für deinen Anruf. Dir auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema am, jetzt klappt die Kamera, unser Thema am Mittwoch sagen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir Thema, das erste Thema in diesem Jahr. Und das Thema heißt, meine Beziehung ist die Hölle. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die in einer Partnerschaft ja quasi gefangen sind, in der es körperliche, seelische Gewalt gibt, eigentlich keine Liebe mehr, keine Freude, eher Abhängigkeit und sehr viel Streit und unangenehme Dinge. Wer von euch lebt in einer Beziehung oder lebte mal in einer Beziehung, von der ihr sagt, diese Beziehung ist die Hölle oder war die Hölle oder ist die Hölle und ihr kommt irgendwie nicht raus. Ihr seid aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gefangen in dieser Beziehung. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de. Oder natürlich am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Meine Beziehung ist die Hölle. Übrigens habe ich hier an meiner Seite jede Nacht eine sehr nette Kollegin. Das ist Maike Wüllner. Das ist meine Redakteurin. Und die Maike hat heute Geburtstag. Ich möchte ihr an dieser Stelle auch, wir haben es gerade schon angestoßen und haben uns umarmt, auch nochmal sehr herzlich alles Gute wünschen und viel Glück für das nächste Lebensjahr. Alles Gute. So, 1:35 Uhr. Hier ist Hamed, 31. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hamed. Hi. Schön, dass du da bist. Thomas, geht's bei dir? Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Und zwar, ich leg mal einfach los, würde ich sagen. Mhm. Es geht halt um diese auch Pegida und um die ganze Geschichte mit jetzt, mit was in Charlie Hebdo passiert ist und so weiter. Erstmal ist natürlich schrecklich, was passiert ist. Aber vielmehr geht es mir um das Ergebnis, was halt jetzt, welche Debatten hier in Deutschland geführt werden und welche geführt worden sind bisher. Kurze Zwischenfrage. Bist du Moslem? Ja, bin ich. Also gebürtiger Iraner. Mhm. Also leider ist es ja mittlerweile so, dass man durch die ganzen politischen Situationen sagen muss, Schiite, also nicht Sunnite. Mhm. Und von daher dann nochmal dazu, das ist auch so ein Punkt, das überhaupt nicht thematisiert wird. Hier heißt es immer radikale Muslime. Es gibt auf beiden Seiten radikale Muslime, ganz klar. Ja. Aber zum Beispiel Salafisten sind genauso eine Bedrohung für mich als Schiiten wie für jeden Christen, Juden, wie auch immer, weil Schiiten als Muslimverfälscher angesehen werden. Ah ja, verstehe. Und noch eine Frage zu dir. Wie lange lebst du in Deutschland? Ich bin also mittlerweile schon, also ich war 4 Jahre alt, als meine Eltern nach Deutschland kamen. Und hast hier studiert oder eine Ausbildung gemacht oder was? Was bist du von Beruf? Also darum geht's ja. Also ich habe hier, für mich stand das Thema, also ich habe mich als Deutscher gefühlt. Ich habe hier studiert, habe davor mein Zivi gemacht, den ich auch unbedingt machen wollte. Was hast du studiert? Ich habe Medienwissenschaften studiert, Im Master. Kollege. Ja, genau. Und bin dann, also es stand nie für mich, das war nie ein Thema. Mhm. Ich war Deutsch, habe mich hier völlig integriert und übrigens haben wir zu Hause nicht Deutsch gesprochen und ich habe es trotzdem geschafft, mich einigermaßen in Deutschland zurechtzufinden. Ich zucke gerade zusammen, weil du es zweimal schon gesagt hast, ich war Deutsch. Ja. Ich habe mich als Deutscher gefühlt. Hat sich was verändert? Absolut. Und nochmal, ich muss auch noch eine Sache dazu sagen, ich bin kaum praktizierender Muslim. Mm-hmm. Also das kommt auch nochmal dazu, muss ich auch fairerweise sagen. Aber weil einfach, also es ging los eigentlich mit der Sarazin-Geschichte vor ein paar Jahren. Mm-hmm. Das war wirklich so ein richtiger Stoß ins Herz, dass man da zum Teil bei repräsentativen Umfragen 51% der Deutschen die Thesen befürwortet haben. Mm-hmm. Das war für mich einfach schockierend, dass man, weil ich gehöre einfach dazu, wenn Sarrazin sagt, Muslime sind nicht in der Lage, genetisch gesehen, nicht in der Lage, sich zu integrieren, da hat er nicht relativiert, gar nicht, da gehöre ich dann dazu, weil rein theoretisch gehöre ich dazu. Und dass sowas befürwortet, das war der erste Schock. Das war aber, dann hat man das so ein bisschen untergespielt, kein Ding. Irgendwie hat man das ignoriert einfach. Dann ist es aber so. Naja, Moment, man hat es nicht ignoriert, ich muss gleich dazwischen gehen, man hat es, weiß Gott, nicht ignoriert. Es gab ja eine Welle der Empörung auf die Thesen und die Bücher von Sarrazin. Ja. Nein, um Gottes Willen, ich würde sagen, ich hab's dann. Ach so, ich habe die Reaktion, weil ich gesagt habe, komm, ist jetzt, ändern kann man sich. Ich war aber zutiefst enttäuscht. Das war so der erste Bruch, den ich hatte eigentlich. Wo ich mir das erste Mal wirklich bewusst geworden bin, da stimmt irgendwas nicht, dann bist du doch nicht, anscheinend bist du nicht deutsch. Und was ich ja gebürtig tatsächlich auch nicht bin, aber ich habe mich halt so gefühlt. Die These von einem etwas merkwürdigen Mann kann dich so ins Wanken bringen? Es ist nicht die These von einem Mann, sondern es ist die repräsentative Umfrage, dass 51% das befürworten. Wir wissen... Was hat Churchill gesagt? Ich glaube nur die Umfrage, die ich selbst gefälscht habe. Ja, klar. Aber egal, sag mal weiter. Was? Und dann ist es, also es ist halt so, es ist jetzt so weit gekommen und dann, es gibt immer wieder diese Kleinigkeiten auch im Leben, wenn man unterwegs ist. Ob es ist, wenn man mit Freunden in die Diskothek geht, dass wenn man dann mit drei Schwarzköpfen da an der Tür steht, nicht reinkommt. Und dann, es gibt mittlerweile, es ist Gott sei Dank auch thematisiert worden in den Medien, Ausländer werden bei der Wohnungssuche benachteiligt, werden bei der Arbeitssuche benachteiligt. Das sind alles so Sachen. Hast du das selbst auch erlebt? Ich habe es erlebt, ja. Bis ich dann wirklich Fuß gefasst habe in meinem Beruf. Und dann kommt aber die Höhe, dass man, selbst wenn man dann was erreicht hat, wenn man was geschafft hat und das wirklich gut lebt, dass dann wirklich Sprüche kommen wie, Mensch, das ist ja toll, dass Sie diesen Job machen. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass Sie das machen. Das ist, denke ich, wo leben die Menschen heutzutage? Ich bin doch nicht der einzige, ich sag mal, Ausländer, der irgendwo erfolgreich im Leben steht hier. Oder ist das so? Oder Sie sprechen aber gut Deutsch. Das ist das Schlimmste. Ja, ist das nicht schon so doof, dass man darüber lachen muss? Also, ja, aber nicht, wenn es wirklich regelmäßig passiert, Domian. Das sind keine Einzelfälle von dir. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn du in der Medienbranche arbeitest, dass man dir das sagt. Bevor ich Medienwissenschaften studiert, also nach meinem Bachelor, habe ich im kreativen Bereich gearbeitet. Da ist es tatsächlich nicht so. Ich arbeite aber mittlerweile im Nachrichtensegment und da ist es so, dass man häufig auf Menschen trifft, die ein wenig verwundert sind. So. Nicht Kollegen. Also für mich ist eigentlich wenn ich zum Punkt kommen darf, jetzt halt diese, dass man sich jetzt dann auch noch irgendwo durch diese Angriffe, diese schreckliche Tat, die in Frankreich da ausgeübt worden ist, dass man sich hier in Deutschland als Muslim auch nur ansatzweise dafür rechtfertigen muss oder dafür entschuldigen muss. So, jetzt hab ich viel, viel Missmut gehört von dir. Ja. Welche Konsequenz ziehst du aus all dem? Also meine Konsequenz ganz klar ist jetzt, ich habe bisher lange drüber nachgedacht und jetzt ist es so, dass ich Deutschland verlassen werde. Und wohin willst du gehen? Ich habe entweder nach Dubai oder nach China, also nach Beijing. Da kommst du ja in tolle Länder. Da kommst du in Diktaturen und in autokratische Systeme. Ja, aber das Problem ist einfach, ich bin aus dem Iran. Das heißt, ich habe keine Heimat, in die ich zurück kann. Also ich würde im Iran direkt wahrscheinlich einkassiert werden, weggesperrt werden. Vielleicht ist es wirklich, weil du hier aufgewachsen bist, ist das hier eher deine Heimat. Hamid, ich muss dir jetzt etwas sagen. Ja. Ich sag's jetzt erstmal vorab, bleib bitte hier. Leute wie dich brauchen wir hier. Und bitte registriere auch das andere Deutschland. Guck dir die Tausenden von Menschen an, die auch auf die Straße gehen und für Toleranz, für Freundlichkeit den ausländischstämmigen Menschen gegenüber demonstrieren, die Anti-Pegida-Demonstranten, die zu Zehntausenden überall auf die Straße gehen, hier in Köln, auch in Dresden haben wir jetzt gesehen und überall. Es gibt ja auch das andere Deutschland. Ja. Und wir leben nun mal in einer Demokratie und das ist ja auch wunderbar so, dass auch andere Strömungen, auch wenn es uns nicht gefällt, ihre Meinung sagen dürfen. Absolut. Das darfst du in China nicht und das darfst du in Dubai nicht. Ja, ja. Ich finde, weißt du, ich bin kein Ausländer, aber ich gehöre ja aufgrund meiner sexuellen Orientierung auch zu einer gewissen Minderheit. Und habe auch mein Leben lang das immer einfach gelernt, auch hinzunehmen, blöde Sprüche, blöde Ausgrenzung, dass ich irgendwann gedacht habe, ja komm, leckt mich, um es mal ganz vulgär und salopp zu sagen. Dafür gibt es eine Heerschar von tollen Menschen um uns herum, mit denen ich wunderbar kann, und so bin ich gut gefahren. Und so musst du es auch machen. Du bist in diesem Land groß geworden. Irgendwo, kannst du mir erzählen, was du willst, ist es auch deine Heimat. Du sprichst, das ist deine Sprache geworden, ja. Du bist mit 4 Jahren hier hingekommen. Du hast hier studiert. Du hast sicher eine Menge deutsche Freunde auch. Deutschstämmige Freunde. Bleib hier und lass dich nicht ermutigen, entmutigen von diesem ganzen Quatsch, der jetzt auf uns da einprasselt. Wirklich. Ja. Du bist ein wertvoller Mensch. Und du sollst, und viele, viele, viele Menschen, die diese Biografie haben. Ich selbst habe selbst eine gute Freundin, die aus dem Iran kommt. Das ist für dieses Land, finde ich, sowas von belebend, auch diese Sichtweisen, diese Kultur, all das auch mit bei uns hier zu haben. Ich habe heute Abend einen Bericht im, ich glaube, in den Tagesthemen oder im Heute-Journal war das, gesehen, wo gezeigt wird, dass viele Juden aus Paris oder aus Frankreich weggehen, weil sie Angst haben in Frankreich. Ja. Und da sagte ein französischer Intellektueller auch, wir brauchen euch, wir brauchen eure Kultur, wir brauchen die Sichtweise, eure Sichtweise der Dinge. Unser Land wird ärmer, wenn ihr geht, und das sage ich zu dir auch. Ich würde gerne genauso denken. Das habe ich auch. Und ich hab mit vielen Leuten, die auch so denken, immer wieder dagegen gesprochen. Immer gesagt, nein, seht doch das Positive, wie auch immer. Aber es kommt wirklich jedes Mal wieder. Du musst dich doppelt beweisen. Und es ist so einfach, die Bevölkerung aufzubringen hier. Also es ist zu einfach geworden. Einerseits, Hamid, ich weiß nicht, aus welcher Stadt du anrufst. Aus Hamburg, okay. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wir leben ja hier in Köln. Ja. In Köln gibt es eine ganz große Bewegung, die heißt Arschhu. Das heißt Arschhoch. Die sich seit Jahrzehnten beinahe jetzt schon und neuerdings auch sehr, sehr aktiv für Toleranz, für Freundlichkeit den Fremden gegenüber einsetzen. Und die Jungs, die das organisieren, kriegen hier Tausende und Tausende von Menschen auf die Straße. Und das ist auch Bevölkerung, das ist auch Deutschland, das sind auch wir, auf die wir stolz sein können, auf unsere deutschen Freunde. Ich glaube einfach, der Trick ist, dass man auch vieles einfach ignorieren muss. Dass das an die abprallen muss. Ja. Und vor allen Dingen echt anfängt, miteinander, nicht nebeneinander halt. Genau. Das ist genau. Beide Seiten. Genau. Also ich möchte jetzt, um Gottes Willen, es gibt auch genug, die sich ausschließen, andersherum. Muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist halt, ja. Und ich sag nochmal was. Ja. Auch wenn es uns nicht passt, was einige Menschen sagen, aber es ist ein hohes Gut, dass wir in einem Land leben, wo das gesagt werden darf. Absolut. Wo auch die Meinung gesagt werden darf, die uns überhaupt nicht. Ja, absolut. Das ist toll. Das ist ein großes Glück. Ja, hundertprozentig. Ja. Ja, okay. Hamid, vielleicht habe ich dich ein kleines bisschen umstimmen können. Das würde mich sehr freuen. Ja. Also auf jeden Fall. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du angerufen hast und dass du deine Meinung gesagt hast. Alles Gute. Na gut. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Sina ist hier. Sina ist 19. Guten Morgen, Sina. Hallo. Hallo, Sina. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Sehr gut. So, über was reden wir? Wir reden über mein familiäres Problem, was sich sozusagen so über Weihnachten entwickelt hat. Eigentlich dachte ich immer, meine Familie wäre, also so, da wäre alles in Ordnung. Ich habe einen Vater, eine Mutter, eine Schwester und die Ehe von meinen Eltern ist auch gut. Also natürlich hat jede Familie irgendwann mal ein paar Probleme oder Streit, aber das ist ja alles normal. Mhm. Und meine Mutter hat dann irgendwann, ich weiß nicht, vor 4 Monaten oder so, einen Typen in der Bahn kennengelernt. Er ist Schwarzer, also er ist Brasilianer, er hat dunkle Hautfarbe. Mhm. Und die haben sich irgendwie, also er ist seit zwei Jahren in Deutschland und er spricht auch nicht gut Deutsch. Und sie haben sich dann halt kennengelernt in der Bahn und haben sich immer weiter unterhalten und so. Und irgendwann meinte sie dann, ja, du kannst ja mal mit zu uns kommen. Und mein Vater hat das halt auch wollte das auch und ihn mal kennenlernen. Und er hat halt auch nicht so gut gewohnt. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, du kannst ja bei uns wohnen, weil wir haben auch ein Zimmer sozusagen frei. Das ist unser Gästezimmer. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass meine Mutter jetzt mit ihm eine Beziehung hat. Ich habe es gerade gedacht, während du erzählt hast, nicht, dass es darauf hinausläuft. Doch, darauf ist es hinausgelaufen. Das hat sich irgendwie so schleichend entwickelt und meine Mutter hat ihn bei uns einziehen lassen unter dem Vorwand, dass er ja so schlecht wohnt. Wie alt ist der Mann? 49. 49 und deine Mama? 45. So. Und mein Vater? Ja. Der wohnt halt ja auch noch bei uns. Und meine Eltern haben ja auch noch die schlafen eigentlich zusammen in einem Zimmer, haben ein Ehebett und alles. Und jetzt ist es halt oft so, dass meine Mutter abends nicht nur bei meinem Vater ist, sondern halt bei ihm im Zimmer. Boah, ist das krass. Das ist wirklich, finde ich, eine heftige Geschichte, auch bezogen auf das Verhalten deiner Mutter. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon so? Also das hat sich, ich weiß nicht, im alten Jahr halt so kurz vor Weihnachten, also hat auch mit uns Weihnachten gefeiert, entwickelt. Also ein paar Wochen, kann man sagen. Ja, ich würde jetzt so sagen, vielleicht 4 Wochen vielleicht. Wie ist das denn rausgekommen, dass deine Mutter mit dem was hat? Also, das war so, ich war unterwegs den einen Abend und meine Schwester war alleine zu Hause und sie ist die Treppe runtergegangen abends um 2 und wollte ihr Handy holen, weil sie das unten vergessen hat. Und dann ist sie halt unten an der Tür vorbeigegangen und hat da irgendwie Stimmen gehört. Und dann hat sie sich nichts dabei gedacht, hat dann das Handy geholt, ist dann wieder dahin, wollte wieder die Treppe hochgehen zu ihr ins Zimmer. Und dann hat sie Geräusche gehört, meinte sie dann zu mir den nächsten Morgen, als sie mich angerufen hat. Und sie hat anscheinend die ganze Zeit da gesessen und halt gelauscht. Ich weiß, man sollte das vielleicht auch. Aber Geräusche heißt Sexgeräusche oder was? Ja, genau. Dass sie miteinander geschlafen haben. Ja. Nun ist Geräusche hören die eine Sache und das faktisch zu wissen. Ach, nun ist sie weg. Nee, bist du noch da, Sina? Nee, dann ist die Leitung zusammengebrochen und wir werden versuchen, sie nochmal zu holen. Hier ist Arafat. Arafat ist 25. Guten Morgen, Arafat. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Arafat. Ja. Daraus schließe ich, dass du auch Moslem bist, oder? Ja. Palästinenser? Ja. Ja. Da heißen wahrscheinlich viele Jungs Arafat, ne? Arafat. Ja, wegen unserer damaligen Präsident, der ermordet wurde. Genau. Den wir alle kannten mit dem berühmten Tuch, mit dem Palästinenser-Tuch. Ganz genau, der hat das so populär gemacht. Der hat das populär gemacht. Arafat, jo. Deswegen rufst du an? Ja, ich weiß nicht, die erste Story, die ich gehört habe, war ja echt krass, ne, mit den, das mit der Mutter. Schön. Ja, sehr schön. Das war echt schon krass. Ich weiß nicht, ob ich das, ich kann das auf jeden Fall, das ist schon auf jeden Fall krass, das hat mich ein bisschen mitgenommen. So, also mein Ding war, ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, Schule, alles, Arbeit, und jetzt muss ich das Land verlassen. Weil du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast. Genau. Du hast ja eine Ausbildung auch gemacht. Alles. Was hast du gelernt? Bei der Gastronomie. Was heißt das? Bist du Kellner oder was? Ja, ich war, aber jetzt arbeite ich was anderes. War das ein Lehrberuf? Ja, so, wie soll ich schon das sagen, so Familie. Okay, also du hast keinen Lehrabschluss gemacht oder sowas? Abschluss nicht, aber Schule, alles andere habe ich. Okay. Und du musst jetzt, du wirst ausgewiesen? Genau, ich halte mich zurzeit illegal in Deutschland auf. Und mit welcher Begründung wirst du ausgewiesen? Also Begründung, die haben mir ja eine Begründung gegeben. Die Begründung war, weil ich nicht so integriert in Deutschland wäre. Weil du weißt, weil du was nicht? Dass ich nicht integriert wär. Ne, dass ich nicht zur Schule gegangen bin. Aber du bist zur Schule gegangen, du hast gearbeitet, du sprichst perfekt Deutsch. Genau. Wo fehlt die Integration? Ich musste das nachweisen, da ich umgezogen bin. Und ich, meine Schwester ist krank geworden. Ich will jetzt nicht so groß reden. Und ich bin zurück in der Stadt gegangen und dann habe ich das alles verpeilt, habe den Termin verpasst. Und ja, Da habe ich noch einen Zettel bekommen als Begründung halt, dass ich nicht integriert wäre, dass ich nicht zur Schule gegangen bin und also dass ich das jetzt so erklären kann auch, dass weil viele Ausländer von Deutschland kommen, nach Deutschland kommen, deswegen so wie ich das jetzt so ihnen erklären kann, also dass deswegen mir ein bisschen Platz machen müssen und ne. Naja, so einfach ist es ja nun, so einfach darf es ja nicht sein, dass man da einfach Platz machen muss. Kannst du das denn nicht im Nachhinein jetzt nachweisen, dass du deine Schule gemacht hast? Das wollte ich ja auch, aber die haben mir nicht noch die wollten mir nicht noch einen Termin geben, war beim Anwalt, hab auch ein bisschen Geld bezahlt, war auch bei International Amnesty auch. Amnesty International, ja. Genau, ja, und ja, keiner kann mir helfen. Aber und der Anwalt. Aber du hast ja auch. Du hast einen Schulabschluss, hast du? Genau, ja. Einen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Mhm. Genau. Und der Anwalt und Amnesty, selbst Amnesty International, die haben gesagt, die können dir nicht helfen? Nein, die haben zwar gesagt, ich habe ja einen jordanischen Pass. Die haben ja gesagt zu mir, du kommst zwar aus den Kriegsgebieten da und Umgebung, ne, Syrien, Irak, da, ne, aber das ist jetzt nicht so ein Fall, wo wir da was machen können. Du hast einen jordanischen Pass. Genau. Das heißt, du sollst nach Jordanien abgeschoben werden, obwohl du in deinem Leben noch nicht in Jordanien warst? Nein. Ich war vielleicht 2-3 Mal da, aber. Sprichst du überhaupt die Sprache? Ich spreche schon Arabisch, aber. Hast du denn Verwandte oder Freunde in Ich habe eine Tante und. Die lebt in Jordanien. Genau, und die ist schon ein bisschen älter und. Und aber der Rest der Familie lebt in Deutschland? Alle hier. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft beantragst? Das geht leider nicht, weil jetzt also sowieso zu spät ist. Ich habe es ja davor versucht. Ich war ja mit 15, 16 Jahren in Gelnhausen für 4 Wochen Arrest, aber. Ach so. Mhm. Und deswegen, weil ich so ein Polizeiführungszeugnis hatte mit 2 Anzeigen mit 16, 17 Jahren. Das heißt, du bist vorbestraft. Wenn man das so nennt, ja. Muss man so nennen, ja. Ja, klar, ja. Verstehe. Dann ist es natürlich alles sehr schwierig. Wann sollst du ausreisen? Jetzt demnächst, die nächsten paar Monate soll ich freiwillig gehen. Also hat der Herr mir am Telefon gesagt, entweder gehe ich freiwillig oder ich werde gezwungen, das Land zu verlassen. Und dann hätte ich irgendwie 8 Jahre keine Chance mehr, nach Deutschland, geschweige denn EU, zu betreten. Welche Gefühle hast du jetzt bei der Vorstellung? Ja, was soll ich machen? Ne? Also der Anwalt hat zu mir gesagt, das Einzige, was du noch machen kannst, ist verheiraten. Da ich ja eine längere Beziehung habe mit den Europäerinnen, könnte das ja funktionieren. Aber trotzdem, dass ich diese Maßnahmen ergreifen muss, ja, dass ich hier bleiben muss, ist schon ein bisschen, weil es gibt schlimmere Leute, die schlimmere Sachen gemacht haben, allerdings. Die noch nicht mal hier geboren sind. Ja, allerdings. Ja. Das heißt, wenn du deine langjährige Freundin, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ja, so knapp 7 Jahre. 7 Jahre schon. Ja. Und sie ist Deutsche? Sie kommt aus Europa. Aus Europa, das heißt, woher genau? Richtung Frankreich. Wieso sagst du Richtung? Ja, ich will jetzt nicht, dass gleich jeder mich erkennt. Okay, alles klar. Das heißt, wenn du sie heiraten würdest, dann wäre alles im grünen Bereich und könntest. Ja, dann hätte mein Anwalt gesagt, da passiert irgendwie eine Familienzusammenführung und das müsste dann so. Aber jetzt in deiner Not. Ja. Spielst du denn nicht spielt ihr beide denn nicht diese Variante ernsthaft durch? Also nach dem Motto, das machen wir? Das wollen wir machen jetzt. Das wollt ihr machen? Tage. Ja, Standesamt und alles. Ach so, das ist geplant. Aber dass ich das ergreifen muss, dass ich erst heiraten muss und in dem deutschen System tricksen muss, ja, dass ich hierher bleiben, ist schon ein bisschen krass und peinlich, ja. Ich meine, ich habe auch deutsche Familienangehörige, ich meine, mein Vater hat 3 Frauen geheiratet, davon war eine Deutsche, davon habe ich deutsche Geschwister, die Christen sind, jetzt Moslem und Christliche gerade gehört. Ne? Das sehe ich allerdings auch so. Du bist hier geboren, eigentlich muss jeder, der hier geboren wird, automatisch Deutscher sein. Das wäre leider andere Leute anders. Ja, das sind andere Leute anders. Das finde ich. Das Krasse ist, ich bin umgezogen, ne, dann hatte ich so eine Gerichtsverhandlung. Du kennst mich eigentlich, ich habe einmal schon hier angerufen. Mhm. Ja, das war eine große Gerichtsverhandlung in München. Ne? Und auf jeden Fall nach der, wo ich da war, 2-3 Tage später kam mir dieser Brief. Das ist schon krass, oder? Aber ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Man weiß es nicht. Ja, das wäre jetzt Verschwörungstheorie. Also so weit möchte ich es nicht denken. Ja. Aber ich meine, du hast völlig recht. Es ist schlimm, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss. Du kannst vom Glück reden, dass du eine langjährige Freundin hast und dass das eine ehrliche Sache ist. Auf jeden Fall. Und dass sie das will auch. Das ist ja schon mal alles gut. Das heißt, letztendlich kannst du dich entspannen. Du wirst hier bleiben können. Ja, aber trotzdem, Mann, das regt mich voll auf, Mann. Warum muss man denn das System so umgehen, damit man hier bleiben muss, obwohl ich eigentlich das Recht habe, hier zu bleiben, ne? Wenn wir schon hier über, wir leben ja in einem Rechtsstaat, sag mal so, ne? Und manchmal kommt mir das, Wenn ich dich nach deiner Heimat frage, was sagst du mir? Leid, Kummer, Schmerz. Nee, nach deiner Heimat. Was empfindest du als Heimat? Wo meine Heimat ist? Mhm. In Deutschland natürlich. Ich lebe doch hier. Ich arbeite hier. Ja, du hast ja noch nichts anderes erlebt. Nö. Und du wärst eigentlich ja ein völlig entwurzelter Mensch, wenn du in Jordanien wärst. Ich meine... Die Sendung ist gleich vorbei, deswegen müssen wir Schluss machen. Aber letztendlich geht die Sache ja dann doch noch ganz gut aus mit dir. Hoffen wir es. Aber du hast natürlich völlig recht, dass das eigentlich absurd ist, dass man das so tricksen muss. Ich wollte auf jeden Fall korrekt, dass du mir zugehört hast. Ich finde auf jeden Fall top Arbeit. Ich habe auch ein bisschen länger gewartet, so ein paar Tage, aber ich habe trotzdem zurück angerufen. Richtig korrekt. Sehr gut. Und ich wollte noch eins sagen. Ja, ich will auch niemanden grüßen oder so, weil ich weiß, dass du das nicht magst oder so. Nicht. Aber ich wollte trotzdem sagen, Freiheit für die unterdrückten Völker und Freiheit für Palästina, weil dieses Land schon jahrelang wartet, genauso wie Freiheit für Kurdistan und Syrien und alle unterdrückten Völker. Sehr gut. Lieber Harald, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Ciao. So, die Sina, mit der reden wir morgen nochmal. Ich sehe, dass wir sie nochmal hier haben. Das setzen wir morgen fort. Heute in der Technik Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.